Die Sendung beginnt heute mit 8 Duetten für zwei Violoncelli von Hermann Regener. Die Interpreten unserer Aufnahme von 1998 sind Gerhard Zank und Rupert Buchner. Thank you.

Thank you. Die beiden Cellisten Gerhard Zank und Rupert Buchner 1998 im Orff-Zentrum München mit 8 Duetten von Hermann Regner. Als nächstes die drei Charakterbilder Wuthering Heights von Kai Westermann. Die Titel Der Traum, Kindheit und frühes Leid sowie Das Grab im Gimmerten. Hören Barbara Kink, Violine, Sebastian Hess, Violoncello und Moritz Eggert, Klavier. Thank you. Thank you. Wuthering Heights. Drei Charakterbilder von Kai Westermann. Hier in einer Aufnahme mit Barbara Kink, Violine, Sebastian Hess, Violoncello und Moritz Eggert, Klavier. Wir kommen damit zu Peter Stangl und seiner Szene Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab. Hier eine Aufnahme mit der Taschenphilharmonie unter Leitung von Peter Stangl. Ich lag einmal an einem Sommerabende vor der Sonne auf einem Berge und entschlief. da träumte mir, ich erwachte auf dem Gottesacker. Die abrollenden Räder der Turmuhr, die 11 schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgeleerten Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnenfinsternis verhülle sie mit dem Mond. Alle Gräber waren aufgetan und die eisernen Türen des Gebeinhauses gingen unter unsichtbaren Händen auf und zu. An den Mauern flogen Schatten, die niemand warf, und andere Schatten gingen aufrecht in der bloßen Luft. In den offenen Särgen schlief nichts mehr als die Kinder. Am Himmel hing in großen Falten bloß ein grauer, schwüler Nebel, den ein Riesenschatte wie ein Netz immer näher, enger und heißer hereinzog. Über mir hörte ich den fernen Fall der Lawinen, unter mir den ersten Tritt eines unermesslichen Erdbebens. Die Kirche schwankte auf und nieder von zwei unaufhörlichen Misstönen, die in ihr miteinander kämpften und vergeblich zu einem Wohllaut zusammenfließen wollten. Zuweilen hüpfte an ihren Fenstern ein grauer Schimmer hinan, und unter dem Schimmer lief das Blei und Eisen zerschmolzen nieder. Das Netz des Nebels und die schwankende Erde rückten mich in den Tempel, vor dessen Tore in zwei Gifthecken zwei Basilisken funkelnd brüteten. Ich ging durch unbekannte Schatten, denen alte Jahrhunderte aufgedrückt waren. Alle Schatten standen um den Altar, und allen zitterte und schlug statt des Herzens die Brust. Nur ein Toter, der erst in die Kirche begraben worden, lag noch auf seinen Kissen ohne eine zitternde Brust, und auf seinem lächelnden Angesicht stand ein glücklicher Traum. Aber da ein Lebendiger hineintrat, erwachte er und lächelte nicht mehr. Er schlug mühsam ziehend das schwere Augenlid auf, aber innen lag kein Auge. Und in der schlagenden Brust war statt des Herzens eine Wunde. Er hob die Hände empor und faltete sie zu einem Gebete, Aber die Arme verlängerten sich und löseten sich ab. Und die Hände fielen gefaltet hinweg. Oben am Kirchengewölbe stand das Zifferblatt der Ewigkeit, auf dem keine Zahl erschien und das sein eigener Zeiger war. Nur ein schwarzer Finger zeigte darauf, und die Toten wollten die Zeit darauf sehen. Jetzo sank eine hohe, edle Gestalt mit einem unvergänglichen Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder, und alle Toten riefen: Christus! Christus! Christus! Christus! Christus ist kein Gott! Er antwortete: Es ist keiner. Der ganze Schatten jedes Toten erbebte, nicht bloß die Brust allein. Und einer um den anderen wurde durch das Zittern zertrennt. Christus fuhr fort: Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schauerte in den Abgrund und rief: Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt, nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wieder keuete sich. Schreiet fort, ihr Misstöne! Zerschreiet die Schatten, denn er ist nicht! Die entfärbten Schatten zerflatterten, wie weißer Dunst, den der Frost gestaltet, im warmen Hauche zerrinnt. Und alles wurde leer. Da kamen, schrecklich für das Herz, die gestorbenen Kinder, die im Gottesacker erwacht waren, in den Tempel und warfen sich vor die hohe Gestalt am Altare und sagten: Jesus, Jesus, haben wir keinen Vater? Keinen Vater? Und er antwortete mit strömenden Tränen: Wir sind alle Waisen, ich und ihr. Wir sind ohne Vater. Da kreischten die Misstöne heftiger, die zitternden Tempelmauern rückten auseinander. Und der Tempel und die Kinder sanken unter. Und die ganze Erde und die Sonne sanken nach. Und das ganze Weltgebäude sank mit seiner Unermesslichkeit an uns vorbei. Und oben am Gipfel der unermesslichen Natur stand Christus und schauete in das mit tausend Sonnen durchbrochene Weltgebäude herab, gleichsam in das in die ewige Nacht gewühlte Bergwerk, in dem die Sonnen wie Grubenlichter und die Milchstraßen wie Silberadern gehen. Und als Christus das reibende Gedränge der Welten, den Fackeltanz der himmlischen Irrlichter und die Korallenbänke schlagender Herzen sah, und als er sah, wie eine Weltkugel um die andere ihre glimmenden Seelen auf das Totenmeer ausschüttete, so hob er, groß wie der höchste Endliche, die Augen empor gegen das Nichts und gegen die leere Unermesslichkeit und sagte: Starres, stummes Nichts, kalte, ewige Notwendigkeit, wahnsinniger Zufall, kennt ihr das unter euch? Wann zerschlagt ihr das Gebäude und mich? Hier schauete Christus hinab und sein Auge wurde voll Tränen und er sagte: Ach, ich war sonst auf ihr. Da war ich noch glücklich. Da hatt ich noch meinen unendlichen Vater und blickte noch froh von den Bergen in den unermesslichen Himmel und drückte die durchstochene Brust an sein linderndes Bild und sagte noch im herben Tode: Vater, ziehe deinen Sohn aus der blutenden Hülle und heb ihn an dein Herz. Ach, ihr überglücklichen Erdenbewohner, ihr glaubt ihn noch. Vielleicht geht jetzt eure Sonne unter und ihr fallet unter Blüten, Glanz und Tränen auf die Knie und hebet die seligen Hände empor und rufet unter tausend Freudentränen zum aufgeschlossenen Himmel hinauf: Auch mich kennst du, Unendlicher, und alle meine Wunden. Und nach dem Tode empfängst du mich und schließest sie alle. Ihr Unglücklichen, nach dem Tode werden sie nicht geschlossen. Wenn der Jammervolle sich mit wundem Rücken in die Erde legt, um einem schönen Morgen voll Wahrheit, voll Tugend und Freude entgegenzuschlummern, so erwacht er im stürmischen Chaos, in der ewigen Mitternacht. Und es kommt kein Morgen und keine heilende Hand und kein unendlicher Vater. Sterblicher neben mir, wenn du noch lebst, so bete ihn an. Sonst hast du ihn auf ewig verloren. Und als ich niederfiel und ins leuchtende Weltgebäude blickte, sah ich die emporgehobenen Ringe der Riesenschlange der Ewigkeit, die sich um das Weltenall gelagert hatte. Und die Ringe fielen nieder, und sie umfasste das All doppelt. Dann wand sie sich tausendfach um die Natur und quetschte die Welten aneinander und drückte zermalmend den unendlichen Tempel zu einer Gottesackerkirche zusammen. Und alles wurde eng, düster, bang. Und ein unermesslich ausgedehnter Glockenhammer sollte die letzte Stunde der Zeit schlagen und das Weltgebäude zersplittern. Ich erwachte. Meine Seele weinte vor Freude, dass sie wieder Gott anbeten konnte. Und die Freude und das Weinen und der Glaube an ihn waren das Gebet. Und als ich aufstand, glimmte die Sonne tief hinter den vollen purpurnen Kornähren und warf friedlich den Widerschein ihres Abendrotes dem kleinen Monde zu, der ohne eine Aurora im Morgen aufstieg. Und zwischen dem Himmel und der Erde streckte eine frohe, vergängliche Welt ihre kurzen Flügel aus und lebte, wie ich, vor dem unendlichen Vater. Und von der ganzen Natur um mich flossen friedliche Töne aus, wie von fernen Abendglocken. Wenn einmal mein Herz so unglücklich und ausgestorben wäre, dass in ihm alle Gefühle, die das Dasein Gottes bejahen, zerstöret wären, so würde ich mich mit diesem meinem Aufsatz erschüttern und er würde mich heilen und mir meine Gefühle wiedergeben. Peter Stangl im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war seine Szene für Sprecher, Sprechchor und Orchester, Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, in einer Aufnahme mit der Taschenphilharmonie unter Leitung des Komponisten. Von Johannes X. Schachtner folgt jetzt ein Klaviertrio mit dem Titel 13. Julia Galitsch an der Violine, Maximilian Hornung am Violoncello und Silke Avenhaus am Klavier. Thank you.

Für Klaviertrio von Johannes X. Schachtner. Das war ein Live-Mitschnitt aus der Akademie der Schönen Künste in München von 2013. Mit Julia Galitsch, Violine, Maximilian Hornung, Violoncello und Silke Avenhaus, Klavier. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Weiter geht es mit drei Tongedichten von Peter Schuback. Vom nicht endenden Meer, zwischen den Gräsern und von der sich ausruhenden See. Wir hören die Altistin Camilla Überscheer, am Klavier begleitet von Andreas Ruppert. Aus Ruhe.

Thank you. Camilla Überscheer sang die drei Tongedichte Traummeere von Peter Schuback. Ihr Begleiter am Klavier war Andreas Ruppert. Der Bariton Wolfgang Holzmeier beendet das Concerto Bavarese jetzt mit dem Lied »Manchmal weißt du« von Erna Woll. Am Klavier Thomas Palm. Thank you. ihr Tod die letzte Umarmung. Manchmal weißt du, Manchmal weißt du, von Erna Woll. Hier in einer Aufnahme von 1994 mit dem Bariton Wolfgang Holzmeier und dem Pianisten Thomas Palm.